Prolog von Friedrich von Schiller. Sie, die gezeugt aus göttlichem Geschlechte in hoher königlicher Rechte den unbestochnen Spiegel trägt, hervorgewälzt aus ihren Finsternissen, aus krummen Falten vorgerissen, der Menschheit ungeheuer schlägt, die große Kunst mit Spott und Schrecken zu belehren, die in den Strom des Lichts den kühnen Pinsel taucht. Gleich unbarmherzig Thronen und Galeeren den Firnis von dem Laster haucht, die mit Bewunderung und einer warmen Träne die unterdrückte Tugend ehrt, dem Faunentanz der Harlekine mit heilsamem Gelächter wehrt, die unser Herz mit Zauberschlägen rühret, der Menschlichkeit erloschnen Funken weckt, an Rosenketten zu dem Himmel führet, mit Donnern vor dem Abgrund schreckt, die Göttin, die der ernstern Tugend in das noch weiche Herz der Jugend mit Schwesterhand die Pfade gräbt, den Mann erdrückt von den Gewichten des Kummers und der Bürgerpflichten durch edle Spiele neu belebt. Sie, gleich geschickt zu stürmen und zu fächeln, sie lässt sich heut mit sanftem Lächeln zu deiner Kinderkreis herab. Sie steht uns bei, dein Wiegenfest zu schmücken, sie leihet jetzt dem kindlichen Entzücken die Harfe und den Zauberstab. Wir fühlen sie und folgen ihrem Winke, verschmähe nicht, o Vater, das Geschenke, das Dankbarkeit aus unserm Herzen presst. Du führtest uns zum Silberquell der Musen, du gossest das Gefühl in unsere zarte Busen. Wir bringen hier die Frucht zu deinem Fest.